Ja, es wird lauter, bisher hat's dich immer gut hofiert. Jetzt sag's dir, Baby, ich fühl mich beschissen. Ich weiß, du bist niemals vor Leben explodiert. Doch was du hier abziehst, das verstümmelt dein Gewissen. Ja, es bohrt sich tiefer in dein Hirn. Zerstört deine Synapsen, wird dich verführen. Und du redest dir ein, es ist eigentlich alles okay, so wie es läuft. Es widerspricht nur deinem Stolz. Die letzten Wochen habe ich wirklich Angst bekommen. Jeder Tag ein Schlag in die Fresse, es lässt halt zweifeln. Bisher habe ich immer nur deine Beschönigung vernommen. Doch jetzt ist alles so kalt und karg, dass jeder Vergleich fehlt. Ja, es bohrt sich tiefer in dein Hirn. Zerstört deine Synapsen, wird dich verführen. Und du redest dir ein, es ist eigentlich alles okay, so wie es läuft. Es widerspricht nur deinem Stolz.